möchte leben können auf deinem schönen Mond. Ich läge auf deinen Küssen und lebte mich gesund. Da, da, da, da, da, bist du traurig oder lachst du? Immer ist dein Mund ein Haus. Ich bau mir drin zwei Zimmer und zieh nie wieder aus. Und immer, wenn ich klingel, dann lass mich freundlich ein. Du sollst in meinen Zimmern mit mir zu Hause sein. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ich möchte leben können auf deinem schönen Mond. Ich läge auf deinen Küssen und lebte mich gesund.